Der Direktor des Rechtsinstituts des Zentrums für internationale Fragen veröffentlichte am 15. Mai eine Stellungnahme in Bezug darauf, dass gegenwärtig die amerikanische Trump-Administration mit ihrer Nordkorea-Politik, genannt größter Druck und Eingriff, neue Sanktionen über die DFRK verhängt. Das Repräsentantenhaus des US-Kongresses, so sagte der Direktor, brachte am 4. Mai einen neuen Gesetzesantrag für Sanktionen gegen Nordkorea durch, der es hauptsächlich zum Inhalt hat, den Umfang der separaten Sanktionen gegen die DFRK höchst zu erweitern, die ausländischen Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen zu bestrafen, die mit der DFRK wirtschaftliche Geschäfte machen oder die koreanischen Arbeiter engagieren. Außerdem versuchen die USA einen beispiellosen Druck und die diplomatische Blockade gegen die DFRK, indem sie unter dem Vorwand der Sanktionsresolutionen des UNO-Sicherheitsrates die anderen Länder und ihre Unternehmen und Privatpersonen dazu aufzwingen, keine normalen staatlichen, wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen zu der DFRK zu unterhalten. Damit verfolgen sie das höchst böse Ziel, unter dem Aushängeschild der Atomwaffensperre die Wirtschaft und das Volksleben der DFRK völlig zu ruinieren, was ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, das gegen die allgemeinen Prinzipien des Völkerrechts wie die UNO-Charta verstößt. Angesichts der Sanktionsmachenschaften der USA gegen die DFRK, die Wachsamkeit zu erhöhen und dagegen zu kämpfen, ist ein Weg zum Schutz der Souveränität auch anderer Länder und zur Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit der Welt. Die separaten Sanktionen, die die Trump-Administration erneut zum Gesetz machen wollen, sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das dem Kriegsverbrechen entspricht und muss einer harten militärischen Strafe unterzogen werden. Wenn die Trump-Administration wirklich aus der Niederlage der vorangegangenen Administration Lehre ziehen und eine neue Nordkorea-Politik machen möchte, soll sie sich den Weg wählen, unter anderem durch die Ersetzung des Waffenstillstandsabkommens durch ein Friedensabkommen und durch die völlige Beseitigung der Feindschaftsbeziehungen zwischen der DFRK und den USA zum dauerhaften Frieden der koreanischen Insel, darüber hinaus zu Frieden und Sicherheit der Welt einigermaßen beizutragen.